Im Studio kann ich Thorsten Sielmon begrüßen, den neuen Behindertenbeauftragten des Salzlandkreises. Schönen guten Morgen, Herr Sielmon. Ja, guten Morgen, Herr Krebe. Herr Sielmon, wir werden uns in der nächsten halben Stunde über die Arbeit eines Behindertenbeauftragten unterhalten. Das Ganze ist ein Ehrenamt. Die Stelle wurde erst kürzlich neu besetzt. Warum haben Sie sich dafür beworben und welche Voraussetzungen mussten Sie mitbringen? Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank für diese nette Einladung, dass man hier die Möglichkeit hat, über dieses Thema zu sprechen hier. Ich möchte auch draußen die Hörer begrüßen. Ja, ein Behindertenbeauftragter für den Salzlandkreis, das ist der erste gewählte Behindertenbeauftragte für den neuen Salzlandkreis. Also das Gebiet hat sich ja vergrößert. Geografisch gesehen ist ja da etliches hinzugekommen. Und als Behindertenbeauftragter hat man natürlich auch Aschersleben, Staßfurt, Schönebeck und nicht nur Bernburg zu betreuen. Und Sie sagten es bereits, Ehrenamt. Ich muss meinen Zeitplan organisieren, denn mein Hauptberuf ist im Museum Schloss Bernburg. Dort bin ich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und für die Museumspädagogik. Und so ein Arbeitsalltag, muss ich Ihnen nicht sagen, hat über 8 Stunden. Und wenn man dann noch ein Ehrenamt nicht nur begleiten möchte, sondern auch ausfüllen möchte und sich auch Ziele und Pläne setzt und Aktivitäten plant, dann sollte man schon ein vernünftiges Zeitkonzept haben, und das habe ich. Ich freue mich schon auf die erste Begegnung mit den Leuten hier in Aschersleben, denn ich bin am 21. Oktober hier zum ersten Sprechtag in der Ermslebener Straße. Das ist sicherlich eine Außenstelle des Salzlandkreises, und da ist die Sprechzeit von 16 bis 18 Uhr. Ja, aber ich bin darauf angewiesen, Herr Krebe, auf Anfragen, auf Einladungen, und ich habe mittlerweile auch schon viele Einladungen bekommen, auch hier aus Aschersleben vom Seniorenwohnpark, freue ich mich, werde ich Anfang Oktober dabei sein. Wichtig ist natürlich die Kommunikation, und Sie nicken, das ist Ihr Metier auch, man versucht mit der Öffentlichkeit zu arbeiten, sprich Medien, und da setze ich natürlich auch viel drauf, mit den Printmedien, also mit den Zeitungen zusammenzuarbeiten, und auch hier mit den elektronischen Medien, dass man das Anliegen transparenter vermittelt, dass nicht nur die Behinderten selbst, sondern auch die Angehörigen mehr erfahren. Und sprechen Sie mich an, ich werde zum Schluss auch meine direkte Nummer nochmal durchstellen. Was ist Ihr direktes Anliegen als Behindertenbeauftragter? Wozu sind Sie da? Mit was für Problemen kann ich zu Ihnen kommen? Ja, als Behindertenbeauftragter möchte ich den Salzlandkreis bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben im Umgang mit Behinderten unterstützen und beraten. Ja, und die Angelegenheiten aufgreifen, Anlaufstelle und Ansprechpartner für behinderte Menschen sein und bei Problemen gezielt an kompetente und zuständige Stellen vermitteln. Das ist manchmal nicht einfach, denn die Problemlage ist sehr verschieden. Es ist im Einzelfall jetzt hier nicht pauschal zu erwähnen, welches Problem dominiert. Als Behindertenbeauftragter sollte man sich auch bemühen, durch Verständnis und Anliegen der Angehörigen die Vorurteile abzubauen und sich natürlich für die Rechte einsetzen. Und das ist eine schwere Aufgabe, die mal so ehrenamtlich zu machen. Deswegen ist eine Lobbyarbeit sehr wichtig, ein Netzwerk aufzubauen mit Gleichgesinnten und auch mit Organisationen und Selbsthilfegruppen etc., die einem da die Unterstützung auch anbieten. Das ist ja nun ein Riesenaufgabengebiet. Wo fängt man da an und wie fängt man da ganz konzeptionell praktisch an zu arbeiten? Ja, Herr Krebe, die Konzeption hat ja die Salzlandkreisverwaltung von mir bekommen. Es waren ja mehrere Bewerber, die sich für dieses Amt interessiert haben. Und ich habe mich vorgestellt und mein Konzept. Ich habe ein 8-Punkte-Konzept erarbeitet, sollte gleichzeitig auch als Arbeitsgrundlage dienen und als Zeitplan. Und offensichtlich hat das den Fachausschuss begeistert und natürlich den Kreistag, der am 2. Juli noch die letzte Stimme abgab, beziehungsweise die Kreistagsmitglieder haben ihre Stimme dazu abgegeben. Und ich habe es auch als Herausforderung gesehen, sich hier mit Inhalten zu beteiligen, denn das Thema, Sie sagten es bereits, auch für Außenstehende, ist so umfangreich und man muss irgendwo ansetzen, sonst verfranzt man sich. Und man muss auch die Probleme kennen, wo man ansetzt und welches Problem flächendeckend auch am stärksten vorhanden ist. Also ich habe von den 8 Punkten natürlich das erstmal in 4 Schwerpunktthemen gegliedert und ich hatte es bereits gesagt, die Beratung ist für mich sehr, sehr wichtig, nicht nur die persönliche, auch die telefonische und ja, das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen einen Familienangehörigen mit Behinderung habe und ich komme mit dem Amt nicht klar, mit irgendeiner Stelle oder ich habe sonstige Probleme, kann ich zu Ihnen kommen? Ja, ich verstehe mich ja als Ansprechpartner und Mittler zwischen den Interessen behinderter Menschen, den Behindertenverbänden und der öffentlichen Verwaltung und der Politik. Also das ist sozusagen der Puffer zwischen den eben genannten Gruppierungen. Und ich werde dann zumindest die Kontakte aufrechterhalten und auch diesen Vorgang abarbeiten. So war es auch in der vergangenen Woche, wo ein schwerwiegender Fall gerade mit einem Amt ja, vorgetragen wurde und da sind dann die Betroffenen völlig hilflos und suchen dann den letzten Strohhalm, völlig verständlich und da gehe ich gerne dafür ein und spreche vor, was man daraus entscheiden kann oder bewirken kann. Das ist jetzt erstmal zweitrangig, aber man nimmt sich das Problem an, man kämpft auch für diesen, weil meistens sind auch die Betroffenen dann völlig hilflos und kommen in eine Ausweglosigkeit und kennen auch die Ansprechpartner dann nicht mehr, wo kann man noch hingehen. Das ist ganz schlimm. Wenn Sie zum einen mit den, ja, als Mittler agieren zwischen der öffentlichen Hand und den Betroffenen, wie soll das Ganze infrastrukturell geschultert werden? Ich habe in Ihrem Konzept gesehen, Sie planen ein Expertennetzwerk aufzubauen. Ja, ein Expertennetzwerk. Heute ist beispielsweise auch so ein Expertennetzwerk in Bernburg schon installiert. Da geht es hauptsächlich um behinderte Kinder. Ich versuche das auch so zu steuern, dass man altersgerecht das auch spartenmäßig ein bisschen koordiniert. Man kann das nicht mit den Senioren vergleichen. Deswegen ist dieses Expertennetzwerk als Arbeitskreis zu verstehen, wo verschiedene Entscheider drin sind. Und ich nutze auch diesen Arbeitskreis als Lobbyorganisation, um wirklich in geballter Form in Erscheinung zu treten, wenn es um barrierefreie Probleme geht. Denn wir müssen uns hier im gesamten Salzlandkreis nicht groß umschauen. Also unser Bahnhof in Bernburg ist, da haben Sie natürlich in Aschersleben hier bessere Karten, also Ihr Bahnhof ist ja, wie ich finde, gut barrierefrei ausgebaut. Da haben wir in Bernburg noch Nachholbedarf und da habe ich vor 3 Wochen schon mal die erste Stellung nehmen müssen und habe es mir auch auf die Fahne geschrieben, weil das Problem geht schon zu lange und da werden die Ministerien mit eingeschaltet. Es ist ein Riesenprozedere, wo man dranbleiben muss. Bloß gut, dass man sich das schriftlich hier als Tagesordnung festhält und die Probleme sortiert und nach Wichtigkeit abarbeitet, weil sonst kann man hier so viele Probleme dann als Einzelkämpfer, wie ich es bin, nicht mehr bewältigen. Lassen Sie uns mal beim Bahnhof in Bernburg bleiben, als repräsentatives Beispiel. Finden Sie da ein offenes Ohr, eben gerade beim Ministerium? Das müsste ja dann das Ministerium von Herrn Dähre sein, also das Verkehrsministerium. Finden Sie da ein offenes Ohr? Werden Sie wahrgenommen? Ist es ein Wahrnehmungsproblem, dass beispielsweise der Bahnhof in Bernburg dann noch nicht barrierefrei ausgebaut ist oder wird es ignoriert? Ja, gute Frage. Der Kontakt führte zum Landtagsabgeordneten, der hier in Bernburg, bei uns in Bernburg agiert, der Herr Weigelt, der sich dieses Problem annahm und auch schon längere Zeit dran ist und natürlich den besseren Kontakt zum Verkehrsminister hat, logischerweise. Und wir haben gemeinsam eine Presseinformation vor 2 Wochen veröffentlichen lassen zu diesem Thema. Und da haben wir die Bevölkerung informiert darüber, dass es Lösungen gibt, keine größeren Umbaumaßnahmen, leider. Aber es gibt Möglichkeiten der Zuführung zum Bahnhof, dass man Wege findet, diese Treppenhäuser, die bei uns ja unterm Tunnel lang führen, ganz geheimnisvoll, dass man diese umgeht. Und ich denke mal, das ist erstmal eine kurzfristige Alternative, um das Problem hier in Bernburg zu lösen. Ist das ein repräsentatives Beispiel für Ihre Arbeit? Ja, will ich so nicht sagen. Also da gibt es so viele andere Probleme. Das ist ein Baustein von mehreren. Also ich habe auch in einem Konzeptbereich die öffentlichen Veranstaltungen erwähnt. Ich möchte gerne am 1. Dezember, da bin ich schon bei einem Termin in Schönebeck, eine Informationsveranstaltung zusammen mit der Frau Dr. Gleichmann, die sich für die Streitkultur einsetzt. Das ist ein sehr umschriebener Begriff. Also ich will es mal direkt beschreiben, Stress im Alltag oder Mobbing am Arbeitsplatz. Das sind solche Einflüsse, die auch dazu führen, dass Menschen krank werden und teilweise dauerkrank werden. Das ist eine Materie, wo viele nicht ran möchten, wo sich viele öffentlich überhaupt nicht dazu dass öffentlich das Thema zum Thema gemacht wird, weil das ist immer noch ein Tabuthema. Und da möchte ich mal rangehen, weil mir 2 Fälle bekannt sind aus dem Salzlandkreis. Schwerstfälle, die dazu geführt haben, dass ein gesunder Arbeitnehmer krank wurde und auch einen Grad der Behinderung hat, psychischer Natur. Und ich denke mal, die Dunkelziffer ist viel, viel höher, auch draußen, wenn ich die höre jetzt am Radio, mit diesem Thema konfrontiere. Jeder hat in der Nachbarschaft, innerhalb der Familie Probleme. Die einen können sehr gut damit umgehen, aber wenn es zum Dauerstress wird und gerade heute, wenn die Existenzangst sehr, sehr um sich greift, gibt es gesundheitliche Probleme noch hinzu. Man geht nicht zum Arzt, man redet nicht darüber und. Das ist so ein Schwerpunkt natürlich von vielen. Sie haben es gerade schon angesprochen, also eine Behinderung muss nicht ausschließlich körperlich sein oder auch geistig im Sinne von einer Minderung des Intellektes her. Wie definieren Sie für Ihre Arbeit eine Behinderung? Ja, da gibt es ja seitens des Integrationsamtes und seitens des Landesverwaltungsamtes gibt es ja den Grad der Behinderung, der erteilt wird. So kann man nachweislich einen behinderten Menschen einstufen. Für mich ist das aber nicht relevant, denn ich kenne so viele Menschen, die den Grad der Behinderung nicht haben, sich auch nicht darum gekümmert haben, sich nicht bemüht haben um Antragstellung oder die Zuarbeit des Facharztes fehlte, wie auch immer. Also die Dunkelziffer von den Menschen, die von Behinderung bedroht sind, ist sehr, sehr hoch. Man kann es nur vage abschätzen. Man kann auch insgesamt statistisch, ich wurde befragt, wie viele behinderte Menschen gibt es denn jetzt im Salzlandkreis? Wissen Sie, das ist eine Anstrengung, die wir in den nächsten Wochen auch übernehmen müssen, dass wir da mal eine richtige fiktive Zahl haben. Denn es sind viele auch dauerkrank, also es ist nicht abzuschätzen, was wir da für einen prozentualen Anteil haben hier in der Bevölkerung des Salzlandkreises. Woran liegt es, dass Menschen mit Behinderungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, eine extra Interessenvertretung brauchen, wie Sie dann in diesem Fall? Ja, an mehreren Beispielen wurde es ja eben schon gesagt. Es gibt ja im Bundesgebiet, jeder Salzlandkreis hat einen Behindertenbeauftragten, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Die Bundesregierung hat einen Bundesbeauftragten und auch die Landesregierung hat einen Landesbeauftragten für Behinderte. Also diese Politik, die sich ja in den vergangenen Jahren zunehmend dafür einsetzt, die Behindertenpolitik hier eine Stelle zu schaffen, um sozusagen Mittler zu sein zwischen den Fronten, sich, das sind ja regelrechte Einsatzkräfte, die ja auch Pionierarbeit leisten, stellenweise, denn man muss ja auch eine gewisse Streitkultur bewahren, habe ich vorsichtig ausgedrückt, denn man muss ja mit den Ämtern auch ein bisschen vorsichtig agieren. Man kennt den Fall aus der Einsicht beschrieben, aber der wirkliche Fall seitens des Amtes, wie es vom Platt her entschieden wird, ist eine andere Situation. Und da muss man natürlich auch zur Seite stehen und den Behinderten beistehen, wenn ich das so mal sagen darf. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man hier noch mehr macht, noch mehr vor Ort Stellen schafft. Es gibt genug Organisationen und Institutionen, da muss man organisiert sein, da ist man Mitglied oder wie auch immer, aber für private Belange eine Anlaufstelle, gerade für die Betroffenen oder für die Angehörigen, da muss vor Ort mehr hier stattfinden. Sie sind, ja, Sie haben das Ehrenamt auf Zeit. Wann sind Sie als Behindertenbeauftragter fertig? Wann wäre Ihr Job erledigt? Wann wären Sie überflüssig? Ja. Sozusagen. Überflüssig. Ich wurde auch befragt, ich fange mal so an, ich wurde befragt, wie kommt man eigentlich dazu, Behindertenbeauftragter? Nehme ich Ihre Frage vorweg jetzt, ja. Man wird ja vorgeschlagen und da heißt es für 5 Jahre, so lange wie die Kreistagsmitglieder auch gewählt werden, so lange ist auch das Ehrenamt gültig. Und da ein Jahr schon ins Land gegangen ist mit der Stellenbesetzung, habe ich jetzt sozusagen, um Ihre Frage korrekt zu beantworten, noch 4 Jahre. Und es wird nicht für mich der Schnitt sein und sagen, also das war eine Zeit, wo ich mich engagiert habe, sondern meine Selbsthilfegruppe in Bernburg ist die Bernburger Schmerzliga. Aus diesem Lager oder aus dieser Ecke komme ich sozusagen, denn das war auch die Begründung für die, die mich vorgeschlagen haben. Hier bin ich schon seit Jahren aktiv in der deutschen Schmerzliga und seit 3 Jahren in der Bernburger Schmerzliga. Und das ist eigentlich das, was ich auch an Erfahrung mitbringe, diese Arbeit direkt mit den Betroffenen. Und die möchte ich auch in dieses neue Amt hineinbringen, vor allem auch die Kontakte, die ich beruflicher Seite habe, und auch ehrenamtlich möchte ich hier gerne mit nutzen. Sie arbeiten ja nun in den verbleibenden dann noch 4 Jahren daran, die gesellschaftlichen Verhältnisse für behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Das ist sozusagen die ganz grobe Zielstellung. Wann hätte man dieses Ziel denn erreicht? Was wäre da so der Idealzustand, den man natürlich wahrscheinlich nicht erreichen kann, aber was wäre das, was Sie mit Ihrer Arbeit erreichen möchten insgesamt? Ja, zunächst möchte ich erstmal einen Teil abdecken, das ist diese Beratungsaufgabe, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die das möchten, kommen und man hat den Kontakt. Man kann in Gesprächen einiges wiedergeben, man kann helfen, man kann auch im Nachgang Kontakt halten etc. Wissen Sie, diese Projektstellung schafft man sowieso nicht alleine. Deswegen verspreche ich mir über diesen Arbeitskreis, der ja in diese Projektplanung mit involviert werden soll, Hilfestellung. Ich kann nur das abarbeiten, was ich der Verwaltung vorgeschlagen habe. Dieses 8-Punkte-Programm erinnert mich immer wieder, wenn ich es aufschlage, was hast du dir vorgenommen, was hast du davon bis jetzt erreicht. Und das ist für mich ganz gut so einen Zeitplan und so einen Tätigkeitsplan zu haben. Und diesen Tätigkeitsplan gebe ich gerne weiter, damit ich auch meine Versprechen in 4 Jahren zumindest abhaken kann. Ich möchte zumindest viele abhaken, Herr Gräber. Herr Simon, wie kann ich mit Ihnen in Kontakt treten? Wo finde ich Sie? Ja, also ich biete meine Telefonnummer auch außerhalb der offiziellen Zeit an. Das ist eine Handynummer, wenn ich die jetzt mal sagen darf, für unsere Hörerinnen und Hörer draußen am Radio. Das ist die 0173 8910 964. Das ist meine Handynummer. Da bin ich für sämtliche Anliegen erreichbar, immer erreichbar. Das ist übrigens auch meine Privathandynummer. Denn wenn man nur einmal im Monat einen Sprechtag macht, das reicht nicht aus. Ich war jetzt in Bernburg im September, ich komme im Oktober am 21.10., ich sagte es bereits, nach Aschersleben, in die Ermslebener Straße. Von wann bis wann sind Sie dort? Von 16 bis 18 Uhr. Und noch eine Serviceleistung, ein Infobriefkasten beim Salzlandkreis, wo man sich in schriftlicher Form ganz unproblematisch zu einem Fall äußern kann, wo die Anliegen zu Papier gebracht werden können. Einfach in schriftlicher Form einstecken an den Behindertenbeauftragten des Salzlandkreises. Porto brauchen Sie nicht zu zahlen, also hier in den Bürgerbüros oder bei dem Salzlandkreis abgeben. Und ich verspreche mir durch dieses Netzwerk und durch diese Expertenhilfe, dass man diese Anliegen dann auch schnellstens bearbeitet. Und alle Vorgänge kann ich ja nun selbst nicht lösen. Deswegen ist dieses Gremium sehr wichtig, dass man zu dem speziellen Problem auch jemanden hat, um das zu beantworten. Vielen Dank. Das war Thorsten Simon, Behindertenbeauftragter im Salzlandkreis. Hier gibt es erstmal noch Musik von Billy Idol. Vielen Dank, Herr Simon. Bitteschön.